Kundgabe 3812. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.06.1946. Restlose Hingabe an Gott. Werkzeug. In der restlosesten Hingabe an mich findet ihr auch tiefsten Frieden. Denn dann hat jegliche Gewalt ihre Macht über euch verloren, seien es Menschen oder Geistwesen, die mir abgewandten Willens sind. Und alles Gute, mir zugewandte Geistige bedrängt euch nicht, sondern es kann euch nur beglücken. Die restlose Hingabe an mich ist Bekundung vollster Unterwerfung unter meinen Willen. Und dann beherrschet euch nur ein Wille, und dieser geht von mir aus. Und ihr könnet somit nur in der rechten Ordnung leben, das heißt, denken und handeln, was euch immer den innersten Frieden eintragen wird. Dann ist die Wandlung eures Willens erfolgt auf Erden. Ihr seid nicht mehr mir widersetzlich, sondern mir verbunden und könnet so nach nicht mehr in den Zustand der Unordnung zurückfallen, der für euch ein Zustand der Qual ist, ein Zustand innerer Zerrissenheit, Furcht und Kraftlosigkeit. Was sich mir voll und ganz hingibt, das ergreife ich und führe es fürsorglich weiter auf dem Wege, den es beschritten hat. Die völlige Hingabe an mich ist ein Zeichen tiefen Glaubens, ein Anerkennen meiner als liebevollste Kraft und Macht, der sich der Mensch nun vertrauensvoll überlässet. Und einen solchen Glauben benötige ich, um nun durch diesen Menschen auch den Mitmenschen näher zu treten. Ansonsten eine Offenbarung an diese unmöglich wäre, solange sie selbst nicht die Reife haben, Offenbarungen entgegenzunehmen. Einen mir sich gänzlich hingebenden Menschen kann ich nun nützen als mein Werkzeug, als mein Organ, durch das ich selbst mich äußern will. Denn bei ihm finde ich keinen Widerstand mehr für mein Wirken, und er wird, weil er nun gleichen Willens ist mit mir, reden und handeln nach meinem Willen. Er wird als Mensch den Mitmenschen das übermitteln, was ich als Gott ihnen vermitteln will, aber nicht offensichtlich kann, um die Glaubensfreiheit des Menschen nicht zu unterbinden. Dennoch ist es mein Wirken, wenngleich es den Mitmenschen als Wirken meines Dieners auf Erden erscheint. Er ist mir durch die Hingabe an mich ein taugliches Werkzeug geworden, und er wird seiner Aufgabe nun mit Freude und Eifer nachkommen. Er wird von meinem Geist getrieben zu reden und zu wirken für mich und mein Reich. Es muss der Mensch das eigene Wollen völlig aufgegeben haben. Er muss sich mir völlig überlassen, sich meiner Führung anvertrauen und ständig meine Gegenwart begehren. Er muss gedanklich mit mir verbunden bleiben, und ich erfasse ihn, und all sein Denken und Handeln ist nun mein Wille, meine Kraft und die Äußerung meiner Liebe zu den Mitmenschen, denen ich durch ihn Rettung bringen will in geistiger Not. Er ist nun der Mittler geworden zwischen mir und jenen, und seine Tätigkeit wird ihm tiefsten Frieden eintragen, denn er trägt nun meinen Willen in sich und wirket und schaffet mit mir durch meine Kraft. Amen.